16, da mein Mann hat sie das erste Mal verloren. Und was er sagte, sie glaubte daran, an seine Sprüche, die er schwor. An seine Sprüche, die er schwor. Sie war ihm wie ein Untertan, sprach große Dinge, sie glaubte daran, bis er dann nicht mehr wiederkam.